and you wanna transact and keep it all a secret. But the government sees all, how do you tell them to beat it? Monero, Monero, the privacy coin that drives the Fed insane. Monero. Und wir sind live. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Monero Stammtisch im Juli 2020. Wir haben heute den 12. Juli und mit mir dabei sind natürlich wie immer Till und Grischa. Hallo, ihr beiden. Alex. Hallo, Alex. Ja, wir haben einige interessante Themen auch diesen letzten Monat wieder gehabt. Ich teaser nur mal so ein bisschen an, Grischa hat das ja in der letzten Folge auch gemacht. Zum Beispiel hat xmr.to, die Seite, die wir alle kennen und lieben, jetzt erst vor kurzem, vor ein paar Tagen, Lightning Network Zahlungen integriert. Dann gab die IRS, also die Internal Revenue Service der USA, also die Finanzbehörde, bekannt, dass sie jetzt Second-Layer-Technologien und Privacy-Coins genauer ins Auge nehmen wollen und haben da um Hilfe gebeten. Dann ISIS nutzt jetzt Monero, das ist, glaube ich, die größte Schlagzeile. Dann hat die Electric Coin Company, also das Unternehmen hinter Zcash, einen Transparenz-Report herausgegeben, was ich auch ganz interessant finde. Andreas Antonopoulos hat sich zu Bitcoin und Monero und Privacy geäußert und ja, da was Interessantes rausgehauen. Und hier die Webseite, wie spricht man das aus? Qnot? KYCnot.me. KYCnotme. Okay. Ich habe versucht, das als Wort zu lesen. KYCnot.me. Ja, hab ich auch zuerst. Listet alle BTC und XMR Kryptobörsen ohne Verpflichtung zur Angabe von Nutzerinformationen. Okay, also, ihr seht, einige interessante Themen, würde ich direkt anfangen mit dem ersten, und zwar XMR.to und das Lightning-Netzwerk. Ich habe gerade eben schon mal gefragt, Till und Grischa, ob sie es ausprobiert haben. Sie haben beide Nein gesagt. Ich habe es ausprobiert, beziehungsweise ich wollte mir an meine Phoenix-Wallet auf dem Handy Bitcoin schicken in Lightning, vielleicht so $1, und das ging nicht. Ja, bei mir kam dann die Nachricht, Payment unlikely to succeed. Ich glaube, die Verbindung zu meiner Wallet ist einfach nicht gut genug, dass das Lightning-Netzwerk das routen kann. Aber ja, nichtsdestotrotz eigentlich eine gute Nachricht, oder? Ja, ich sehe auch gerade, also in dem Beitrag, den du da verlinkt hast, der wird ja wahrscheinlich auch in unsere Shownotes kommen, da ist im Moment die Höhe der Zahlung begrenzt auf 80 Cent bis 16 Euro. Hast du da vielleicht irgendein Limit gerissen? Wie meinst du Limit gerissen? Dass ich zu drunter war? Ja, entweder drunter oder drüber. Nee, also wie gesagt, ich habe so $1 verschicken wollen, also eigentlich über den 80 Cent. Und ich glaube, da kommt eine andere Fehlermeldung, das ist dann so Minimum Amount oder so required. Ja. Genau, aber ich glaube, es lag eher an meiner Lightning Note oder an meinem Lightning Wallet anstatt an xmr.to, beziehungsweise ich hoffe, das habe ich mir dann, als ich so auf der Couch saß und das hat nicht funktioniert, habe ich mir dann so gedacht, vielleicht jetzt über die nächste Zeit, wenn das öfter genutzt wird, dann etabliert sich xmr.to so als zentrale Note im Lightning-Netzwerk auch. Das kann natürlich sein, und wegen diesen Beschränkungen von Mindest- und Maximalbetrag kann ich mir vorstellen, das liegt noch daran, dass die ganze Payment-Geschichte bei xmr.to noch, die haben auch geschrieben, sobald da ein bisschen Feedback reingekommen ist und sie sehen, dass es gut läuft, dann werden sie auch den Betrag für maximale Zahlungen erhöhen. Ja, genau, die sind noch in der Beta-Phase und ja. Was ich auch ganz interessant fand, war dann die Überlegung, ist das ja das Gateway von Monero zu Bitcoin auf Lightning-Netzwerk nicht die perfekte Onboard für private Bitcoin? Ja, also du kommst von Monero und bist dann im Lightning-Netzwerk drin, wo du ja auch relativ große Anonymität genießt. Ja, du hast dabei aber nicht die Vorteile von dem Second Layer in Monero. Verstehst du? Also du hast immer noch irgendwann, wenn es um Skalierung geht, den Flaschenhals im Monero-Netzwerk. Wie meinst du? Es ändert, also die Schnittstelle zum Lightning Network bei Bitcoin hat immer noch den Flaschenhals, dass man über den First Layer von Monero geht. Du meinst jetzt, was die Anzahl der Transaktionen angeht bei Massenadaption, oder? Ja, genau. Ja. Aber was war deine Frage, Alex? Meintest du das gar nicht? Nee, ich meinte eher, dass, ja, ich bin jetzt ein Bitcoiner und ich möchte Privacy erhöhen und ich möchte Lightning-Bitcoin sozusagen haben, die möglichst privat sind, ja, die nicht von einem UTXO stammen, die ich praktisch jetzt auf der Börse gekauft habe und von da mache ich den Lightning-Channel auf, sondern eher, ich habe Monero und gehe über XMRTO ins Lightning-Netzwerk, ja, und was weiß ich, fülle meine Kanäle auf oder fande sonst irgendwie meine Liquidität halt. Ja, wird schon was bringen, aber man könnte immer noch als Zahlungsempfänger sagen, ich lehne Bitcoin von, oder? Du warst gerade kurz für eine Sekunde weg, kannst du das letzte nochmal bitte sagen? Könnte man jetzt noch als Zahlungsempfänger sagen, ich lehne Bitcoin von xmr.to ab? Nein. Im Lightning-Netzwerk. Nein, kannst du ja nicht, weil die Bitcoin kommen ja nicht von xmr.to, ja? Du routest die, also beziehungsweise außer du bezahlst halt den Händler direkt über xmr.to. Was ich eher meine ist, du bezahlst deine eigene Wallet über xmr.to und dann kann natürlich der Empfänger nicht feststellen, dass es beim letzten Hop war, das bei xmr.to. Meine ich zumindest, aber ich bin auch kein Experte bei Lightning. Aber okay, das ist ja dann, also ich wandle erst meine Bitcoins in Monero, dann schicke ich von Monero über XMRTO an meine Lightning-Wallet und dann schicke ich an den Merchant die Zahlung für mein Produkt. Genau, ganz genau. Oh, ist ja einfach. Ja, genau. Ja, super. Naja, aber ich meine, für sonstige Schritte bei Privacy in Bitcoin ist das ja vergleichbar noch, ja. Also das sprengt ja nicht den Rahmen. Also ich meine, auf dem Bitcoin-Wiki sagen die ja, wie du an anonyme Bitcoin kommst, ja, kauf dir einen Miner und schürf welche. Also ich meine, es ist leichter als das, oder? Das stimmt, ja. Wohl wahr. Ja. Okay, dann habt ihr dazu noch was zu Lightning, XMRTO? Nee, aber wie hieß die Wallet, die du da hattest, mit der du getestet hast? Die Phoenix-Wallet mit PH. Ja, und da die ist relativ bequem, weil du keine eigene Lightning-Node hosten musst, um die benutzen zu können. Und genau. Und das war eine mobile Wallet, ne? Genau, für Android. Weiß nicht, vielleicht gibt es die auch für iOS, aber da bin ich mir nicht sicher. Na, mal schauen. Nee, sonst habe ich dazu auch nichts. Ich finde es nur interessant, ne, was für einen zentralen Platz eigentlich xmr.to in Monero aktuell einnimmt und das macht so ein bisschen Vorspiel schon so, falls wir jemals Atomic Swaps kriegen würden, was dann da abgehen könnte. Okay, aber nächste Nachricht. Sagen die Betreiber von XMRTO denn in etwa was so über die monatlichen Transaktionen, die ausführen? Hab ich noch nichts gehört, nee. Okay, ja. Okay, dann die IRS sagt Privacy Coins und dem Lightning-Netzwerk den Kampf an. Fand ich insofern interessant. Also die haben jetzt hier ein Schreiben rausgebracht, wo sie eben die aktuelle Lage einstufen und sagen, ja, hier, da bahnt sich was an mit den Privacy Coins und Bitcoin wäre okay. Ja. Und Zcash und Dash wären auch okay, weil Chainalysis, die ja jetzt tracken kann. Aber mit anderen Privacy-Coins hätte man Probleme und da bittet man jetzt um Hilfe, dass da eben was in die Wege geleitet werden kann, um ja die Anonymität aufzudecken in diesem System. Und eben auch das Lightning-Netzwerk, also das sprechen sie auch ganz explizit an, was ich auch interessant fand. Ja, interessant. Ich hoffe, das ist eigentlich ja gut für Monero, weil wenn die tatsächlich was finden, könnten wir danach bessern. Also ich weiß nicht, wie es in den USA ist, aber ich meine, wenn du in Deutschland irgendwie jemanden verurteilst, muss auch offengelegt werden, wie ermittelt wurde. Wobei ich mir da jetzt nicht ganz sicher bin. Und dann würde man die Schwachstelle im Endeffekt rauskriegen, oder? Du meinst, das ist ein ganz kostenloser Test. Ja. Ja, ich habe in eine ähnliche Richtung gedacht, als ich das gehört habe. So, jetzt kommt der gute Shit-Test. Ja, wir müssen beweisen, ob Monero tatsächlich die Versprechen hält, die es uns gibt. Ist natürlich auch so, auf der anderen Seite ist Monero schon stark genug dafür, sich gegen den Endgegner zu stellen. Ja, und wenn jetzt hier die Staaten dann da ganz akribisch ihr Auge drauf haben, ob es dem trotzen kann. Aber ja, ich würde auch sagen, es ist eigentlich eher was Positives, wobei bei der IRS, die sind ja nicht so, dass die, wenn die einen Fehler melden, dann sagen die, ah, hier Leute, guck mal, ihr könnt euer Protokoll jetzt verbessern, sondern die sind dann eher so, ja, ja, die dummen Leute, wir haben eine Backdoor und wir können die alle dran kriegen wahrscheinlich. Ja, also ich habe das auch so gelesen, erstmal fand ich sehr, sehr positiv, dass sie bei den Börsen oder bei wem auch immer, also auf jeden Fall bei den Dienstleistern, dass sie da quasi um Mithilfe gebeten haben und gesagt haben, zeigt uns mal Wege auf, wie wir diese Transaktionen nachverfolgen können. Das heißt, sie gehen nicht direkt so mit so einer Verbotsforderung ins Rennen, was ja auch schon mal ganz gut ist. Aber selbst wenn jetzt die Banken oder die Finanzdienstleister irgendwelche Dinge einführen, wie eben Know Your Customer-Kram für eben Euro oder Monero in Dollar umzustellen, dann betrifft das auch wirklich nur diese Dienstleister, mit denen, also auf die IRS auch Zugriff hat. Das heißt, alles, was aus Ausland oder über so dezentrale Börsen wie BISC, werden davon nicht betroffen. Ja. Grisha, bist du da? Grisha hat geschrieben, startet gerade sein Router neu. Okay. Ein anderer ist aber hier reingekommen. Hallo, Wolf. Jo, hallo. Guten Abend. Freut mich, dass du zu uns gefunden hast. Kennst du dich schon mit Monero aus? Schon so ein paar Sachen so gehört und so. War eigentlich gekommen, weil als am Telegram-Channel announced war, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein größeres Meeting. Ja, also wir machen kein Meeting, wir machen eigentlich einen Podcast, den wir halt live aufnehmen. Und genau. Aber wenn du, also wir sprechen hier Themen an, du kannst dich gerne jederzeit einklinken und was dazu sagen jeweils. Okay. Gut, ja, ich würde sagen, wir machen mal weiter, während Grisha seinen Router neu startet. Und zwar, ja, jetzt kommen wir zur besten Nachricht, finde ich. Also, ich lache so, weil, na, das musste früher oder später kommen, und zwar die ISIS, ja, der Islamic State, die Terrorgruppe schlechthin, die in welchen Ländern sind die? Syrien und so, weiß nicht, die da ihr Unwesen treiben, ja, und Amerikaner köpfen und so weiter, die benutzen jetzt Monero statt Bitcoin, das haben die auf Seite wohl so geschrieben und ja, unterstützt das Narrativ, dass Monero für Terrorfinanzierung genutzt wird, natürlich sehr stark. Und du hast da als Quelle in dem Artikel Whitestream genannt, was ist denn dieses Whitestream? Also, weiß es nicht genau, was es ist, ne? Da steht so Blockchain Intelligence. Ich habe versucht, auf die ISIS-Seite zu gehen und habe es irgendwie nicht wirklich hinbekommen. Und ich glaube, du kannst letztendlich da nur über den Tor-Router draufgehen. Den hatte ich nicht zur Hand, deswegen habe ich es jetzt nicht selber nachgeprüft. Und wollte auch nicht auf irgendeiner Liste landen, aber genau. Alex, du hattest gerade der Tonaussetzer. Ach so. Ja, ich habe gesagt, das war die Quelle, die ich benutzt habe für die Nachricht, weil ich die ISIS-Seite nicht gefunden habe. Ja, ich habe so ganz versucht, naiv versucht, die zu googeln, aber ich habe sie nicht gefunden. Deswegen nur den Tweet hier. Also ich sag mal, auch in deinem Artikel steht ja, die da quasi so als Referenz genannt wurde, über die wurden ja dann wie Zahlungen abgewickelt von 0,3 Bitcoin, ja, also irgendwie hast du ja dabei geschrieben, Stand des Schreibens 2423 Euro, also das kann es ja nicht sein, ne? Also wenn man allein sieht, was so an Berichten umherschwirrt, wie viel Tonnen Drogen die im Jahr umsetzen, um sich zu finanzieren, dann kommt mir das doch also nicht mal wie ein Sandkorn vor. Das heißt, weder diese Whitestream-Seite ist mir irgendwie als verlässliche Quelle bekannt, noch glaube ich, dass sich das überhaupt so in Zahlen fassen lässt. Aber es ist natürlich auch politisch wieder so ein Mittel, womit man gegen Monero schießen kann mit solchen Meldungen. Da habe ich eine Frage zu dem Thema. Haben die irgendwie Probleme bekommen mit Bitcoin oder sind die einfach so zu Monero gewechselt? Naja, also so wie ich das recherchiert habe, hatten die jetzt nicht wirklich Probleme mit Bitcoin, aber sie haben es eben gemacht so aus Bedenken. So habe ich die Lage verstanden, ne? Und die haben das natürlich auch nur für ihr Donation-System benutzt. Ja, das ist nicht so, dass jetzt die ihre Drogen über Monero oder so verticken. Woher weißt du das so genau? Ich, keine Ahnung, ich gehe mal einfach mal davon aus. Alex. Also würde mich jetzt wundern, wenn das wirklich da so krass zum Einsatz kommen würde. Aber ja, genau, für Donations einfach, ne? Ich denke, wenn du an die ISIS-Adresse spendest, dann haben die großen Behörden da eh schon einen automatischen Bot am Laufen, der dich dann automatisch in irgendeine Liste reinschreibt. Und also wenn du Bitcoin benutzt natürlich, wenn sie es nachverfolgen können. Genau. Bestimmt haben die da irgendwas eingerichtet. Ja, also ich fand die Nachricht, wie gesagt, ganz interessant, eben aus der Brille, dass Terrorfinanzierung bei der FAFTA oder wie sie heißt, ja, diese Financial Action Task Force wird ja immer genannt. Und jetzt ist es tatsächlich so, ja. Jetzt wird angeblich Terror damit finanziert, natürlich auch wenn es nur eine Spendenadresse ist, wo die eh nie viel Action gesehen hat, aber ja, genau. Ja, aber wie gesagt, also sowas kannst du halt auch sehr einfach als False-Flag-Aktion machen. Ne? Also du machst ich selber deine ISIS NRW-Seite auf, ja, und machst dann da eine Spendenadresse mit Monero drauf und schreibst dann den Zeitungsartikel hier, ISIS sammelt Spenden in Monero in Deutschland. Und hast dann eben ja wieder so ein politisches Druckmittel, um gegen Monero zu schießen. Mhm. Und deswegen wäre ich da sehr vorsichtig, was eben die Quellen angeht. Ja. Wo haben die das veröffentlicht? Das na, die ist selber eine, gar nicht, sondern. Ja, genau. Sondern diese White-Stream-Seite, die Alex in dem Artikel genannt hat, hat darüber berichtet. Und wo haben die das her? Blockchain eben, Intelligence. Genau, das ist die Frage. Ach so. Ich habe das jetzt so verstanden: ISIS hat auf ihrer Webseite jetzt eine Monero-Spendenadresse hinterlegt. Genau. Ja, also haben die ja schon eine Webseite. Eine offizielle, oder wie? Ja, es ja. Gibt doch auch nicht, es gibt doch ISIS nicht so als Körper, wo man kann, hier, das ist der Domain-Anmelder, der hat die E-Mail-Adresse häuptling@isis.de oder so, sondern das ist ja halt, weiß ich auch nicht, so eine Terrororganisation ist ja oft auch gerne mal dezentral und über mehrere Länder verteilt und da gibt's halt nicht den einen. Ja. Okay. Mhm. Ich verstehe, ja. Aber man kann es schon ernst nehmen auf jeden Fall, also das ist jetzt kein False Flag, wie du sagst, oder doch. Oder wie kommst du da drauf? Also ich würde sagen, bei 2000 irgendwas Dollar, die sie ja Bitcoin-Wallet gefunden haben, gegen nichts, also ja, das dürfte so gering sein. Ich glaube nicht, dass da irgendwas mit finanziert wurde. Ja. Also ich halte die ganze Meldung für quatschig. Aber ich finde, der Titel ist halt sehr, ja, sehr einprägsam, ne, und hilft in der politischen Debatte gegen Kryptowährung. Ja, jetzt auf jeden Fall. Ich denke, wenn man noch mal irgendwas gegen Monero liest, so von der Regierungsseite, wird das bestimmt auch irgendwie mal in den Fußnoten stehen oder so. Ja, genau. Ja, dann könnte den Artikel rausgehen und sagen, hier steht's, wir haben das daran veröffentlicht, also muss es ja stimmen. Alex? Ja, ich bin da. Wolf, willst du dazu noch was sagen? Frage. Als generell ist natürlich auch der Punkt, dass genau die Leute natürlich auch den größten Bedarf an Privatsphäre haben. Weil genau die natürlich beobachtet werden. Wen wundert es, dass darauf sehr großen Wert legen? Ne? Ja. Ja. Das ist, das fand ich auch ein ganz interessantes Narrativ. Ich glaube, das war schon ein bisschen länger her. Da hat John McAfee in irgendeinem Podcast über die Technologie vom Achtzylinder-Auto geredet und gemeint, so ja, die Mafiosis waren eben die Ersten, die diese neue Technologie adaptiert haben, weil sie die halt am meisten gebraucht haben. Ja, wenn sie die Bank da ausrauben oder einen Drive-By machen, dann müssen die vor der Polizei wegfahren. Und deswegen sind die Ersten, die benutzen. Und das gleiche analog ist praktisch bei Kryptowährungen. Die Leute, die halt tatsächlich die finanzielle Privatsphäre brauchen, ja, und das kann ja natürlich durchaus sein, dass das motiviert ist von wirklicher Boshaftigkeit. Ja, ich will Leute umbringen, möchte mal meine Waffen kaufen und brauche deswegen finanzielle Privatsphäre. Aber nichtsdestotrotz, der Use Case ist ja da und man kann ja dann bewerten, wie der Handelnde das Werkzeug einsetzt oder wie er es nicht tut, aber allein diese, wenn man sich anschaut, ja, wie viel, naja gut, das kann man sich nicht wirklich anschauen, wie viel Monero im Darknet benutzt wird, aber die Bewegung halt weg von Bitcoin und weg von Surveillance Chains und hin zu Privacy by Default ist, denke ich, schon da. Und eben in diesen Feldern, die so in die Schattenseite gedrängt werden, wie Drogen im Darknet und so weiter, die fallen da auch rein. Aber halt auch legitime Sachen, ne, wie Terrorfinanzierung. Okay. Ja, genau, die fallen halt als erstes da rein, weil die den größten Bedarf an der Privatsphäre haben. Die anderen, ja, die denken sich ja meist nichts dabei. Ja. Interessiert. Teilweise viele Leute begrüßen es ja sogar, dass die Regierung aufpasst. Ja, ich habe auch echt mit Leuten zu kämpfen, irgendwie, die sich nicht von iMessage, Telegram und WhatsApp trennen möchten oder nicht mal trennen. Allein schon nur, dass sie sich irgendwie in Secure Messenger runterladen, ist ein Kampf mit denen. Und es ist denen dabei völlig egal, dass da irgendjemand mitlesen könnte. Solange die guten Leute sind, die mitlesen, ist das prima. Genau. Ja. Sollen wir zum nächsten Thema kommen? Jo. Und zwar, die Electric Coin Company hat ihren Transparency Report veröffentlicht, was ich hier interessant fand. Man vergleicht ja öfter Monero mit Zcash, weil beide ja versuchen, irgendwie Privacy bei Kryptowährungen zu bringen, aber halt komplett andere Routen laufen. Also bei Monero kommt eigentlich relativ alte Kryptografie zum Einsatz oder alte Prinzipien, und bei Zcash ist es halt eher so diese Moon Cryptography mit ZK-Snarks und hast nicht gesehen. Und auch beim Funding unterscheiden sich die beiden Projekte. Ja. Also Monero ist ja komplett Open Source und genauso wie Bitcoin eben auch. Ne, wir haben keine zentrale Stelle, die das Protokoll irgendwie vorantreibt. Aber bei Zcash gibt es eben diese Electric Coin Company und es gibt auch den Founder Reward, der im Protokoll selber praktisch drinsteht, wo die Zcash Founder eben 20% des Coin Supplies oder der Ausschüttung kriegen für die ersten 4 Jahre. Und jetzt, nachdem Zcash im Oktober 2016 gestartet ist, droht eben dieser Topf zu erlöschen praktisch. Und die haben sich dann für eine Verlängerung des Founder Rewards entschieden, was ich ganz interessant fand. Und ich glaube, weiter. Du bist bei mir gerade sehr abgehackt. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Alles gut bei mir. Also bei mir war es jetzt nur du abgehackt, Till. Ja, okay, das ist ja okay, echt dann nichts an mir. Okay. Also, ne, und in diesem Report analysieren sie praktisch so ihr Budget und wie sie das Protokoll weiterbringen konnten, weiterbringen konnten, wie der Runway aussieht. Also die haben noch relativ viel Kohle auf der hohen Kante und dann hängt das aber eben auch vom Zcash-Preis ab. Ja, wenn der steigt oder fällt, dann steigt oder fällt eben auch die Kaufkraft von dem Unternehmen. Und ja, sie kommen dann so auf irgendwie 2 Jahre optimistisches Szenario, Runway und irgendwie 8 Monate beim bearischen Szenario, ja, wenn Zcash dann weiter abstürzt. Und naja, ich wollte das einfach mal so als Diskussion anstoßen mit der Funding-Frage. Ja. Also Monero hatte ja sowas Ähnliches, was aber halt nicht im Protokoll verankert ist, sondern von den Nutzern gespendet wird, ja, und ich würde jetzt argumentieren, dass Zcash mehr Geld einnimmt, was sie ausgeben können, als Monero zum Beispiel. Ich denke, schwer zu sagen. Wie kommst du drauf? Wie meinst du? Du hast ja gerade die These eingestellt, die nehmen mehr ein, als dass sie ausgeben könnten. Ja, genau. Also ich habe jetzt nicht genau verglichen, wie viel Geld durch die Community Crowdfunding Systems eingenommen werden, aber die sagen ja hier irgendwie, sie haben 7 Millionen oder so. Ja, ich kenne halt die Ausgaben bei Zcash nicht. Ich weiß, dass bei Monero die ganzen Einnahmen halt auch wieder in Löhne und in Research gesteckt werden. Aber jetzt ist es bei Monero ist ja niemand, der jetzt einen Profit daraus schlägt, dass er einfach nur Spenden einnimmt von dem Projekt. Da wird ja immer eine Arbeit verrichtet dazu. Mhm. Was ich noch ganz interessant finde, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber die Electric Coin Company hat auch noch wegen Covid-19 einen Rettungsschirm beantragt. Habt ihr es mitbekommen? Ist es, weil Soko eigentlich eine Hispanic Woman ist? Ich habe irgendwie am Rande gelesen und habe das jetzt gerade gesucht. Genau, ja. Der hat einfach angegeben, dass sein LLC, also seine Limited Liability Company, eben Electric Coin Company, ein Rettungsschirm von 350.000 bis 1 Million US-Dollar benötigt und hat dabei angegeben, das Unternehmen sei female-owned, also von einer Frau, wäre die Eigentümerin und wäre Hispanic. Ja. Lol. Hat er den Grant schon bekommen, weißt du das? Nee, wahrscheinlich nicht. Also, ich habe es nicht gelesen zumindest. Okay, ich sehe gerade auf Twitter gibt's schon Memes, auf jeden Fall. Ja, also ich muss sagen, ich bin kein Fan von dem Funding-Mechanismus, wie Zcash ihn benutzt, das auf Protokollebene zu machen, weil das so in meinen Augen die Kryptowährung verunreinigt und auch wieder so ein bisschen ja, Zentralisierung eben darstellt. Wenn ich einer Person 20% von allen Block-Rewards gebe, dann ja, wer bestimmt, was diese Adresse ist, ja, und wer kann sagen, das fließt jetzt in meine Tasche und wie dann über das Geld bestimmt wird, ja, und so weiter und so fort. Also ich glaube, alles in allem tut man sich damit keinen Gefallen und ich finde es ein sehr positives Beispiel, wie Monero sich eben selber aus der Community heraus finanziert und ja, so wird das Nötigste eben zu Wege gebracht. Ja, diese Zwangsabgaben erinnern einfach zu sehr an dieses aktuelle veraltete System, das wir haben mit Steuern und gib ihm einfach und du hast keine Entscheidungsmacht darüber, wie sich das entwickeln möchte, dass du auch involviert bist. Ne? Da finde ich auch den Ansatz von Monero deutlich besser. Jo, und dann hat sich Andreas Antonopoulos zu Monero geäußert. Ich habe die Karte nicht erstellt. Till, willst du dazu kurz was sagen? Ja, genau. Ich hatte das heute auch nur im Rahmen der Sendungsvorbereitung in den News gesehen. Ich weiß nicht, wie ihr zu Andreas Antonopoulos steht, aber ich fand den eigentlich immer, ich kann dem sehr gut zuhören. Ich finde, er hatte sehr intelligente Punkte, wenn er sich einzelnen Themen widmet. Und deswegen schätze ich seine Meinung eigentlich auch sehr. Und bislang hatte ich bei ihm immer den Eindruck, dass er doch irgendwie davon überzeugt wäre, dass man Privacy doch noch auf den Bitcoin aufflanschen könnte über irgendwelche Second-Layer-Lösungen und so weiter. Und ja, in diesem Q&A, was wir dann auch in den Shownotes verlinken, vom 7.7., da hat er dann wohl das erste Mal gesagt, also so ganz anonym wie zum Beispiel Monero werden sie den Bitcoin dann wohl doch nicht hinbekommen. Er hat dann auch so ein paar Technologien genannt, die aktuell bei Bitcoin in der Entwicklung sind, die halt die Privatsphäre etwas steigern sollen. Aber ja, ich fand irgendwie bei ihm hat so ein Wandel stattgefunden, dass er eben nicht mehr sagt, das kriegen wir alles hin, sondern dass er sagt, wir kriegen vielleicht nur noch Teile davon hin, aber werden halt nicht so ein Monero-Niveau erreichen. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass er mittlerweile Monero verstanden hat. Ich erinnere mich noch an Interviews, wo er einiges falsch in Erinnerung hatte und falsch über Monero berichtet hat, sei es veraltete Schwachstellen, die schon längst beseitigt wurden oder einfach ein grundlegendes Missverständnis, wie Monero funktioniert hat. Und neulich habe ich ihn auch nochmal über Monero und Privacy reden hören und da hat es schon mal deutlich besser geklungen und positiver auch als vor 2 Jahren ungefähr noch. Der hatte auch mal in einem Interview, da wurde er genau darauf angesprochen, ne, dass es ja bei Monero, also bei seinen bisherigen Kritikpunkten eben 11 Weiterentwicklungen gab, die alle diese Dinge schon aufgegriffen und behandelt hätten. Und dann hat er auch gesagt, okay, ich habe mich damit jetzt schon seit zig Jahren nicht mehr beschäftigt, weil ich bin eigentlich so Bitcoin-Maximalist. Und hat er gesagt, ich werde ihm aber wohl noch mal eine Chance geben und mir das noch mal angucken. Und irgendwie scheint er sich damit wohl noch mal auseinandergesetzt zu haben und noch mal seine Meinung dahingehend geändert zu haben. Aber ich fand es positiv. Ja, finde ich gut. Ich schätze seine Meinung eigentlich auch sehr. Und ich denke, er ist auf jeden Fall ein gutes Mindset für Krypto allgemein. Ich weiß, dass er mittlerweile recht viele Gegner hat irgendwie oder halt Leute, die ihm widersprechen. Aber das ist ja immer so. Aber eigentlich, ich schätze seine Vorträge, die er hält und Leute in unseren Crypto-Space bringt. Und das auch so mit dem richtigen Mindset so. Also es geht Es geht eben ja nicht um investieren und reich werden und so, wie andere es gerne machen. Er ist wirklich jemand, der halt auch über Bankenkartelle spricht und so weiter. Ja, genau. Die Punkte sehe ich noch. Es geht halt nicht um irgendwelche Spekulationen, wie wird sich der Preis bla bla bla, sondern halt mehr auf so einer technischen Ebene und was eben so Anwendungsfälle sein könnten im echten Leben. Und ja, deswegen fand ich das ganz gut. Ja, ich muss auch sagen, also für mich, Andreas Antonopoulos hat sehr viel für das Grundverständnis einfach von der Technologie beigetragen. Und ich war dann auch irgendwann an so dem Punkt, dann, ne, wo ich gedacht habe, hey, Monero erfüllt doch viel besser die Ideale, die Bitcoin eigentlich am Anfang erfüllen wollte. Also so Cypherpunk, ne, das digitale, anonyme Internetgeld. Aber ich habe dann auch neulich mit ihm oder von ihm ein Interview gesehen, wo er auch darüber gefragt wurde mit Privacy in Bitcoin und welche Projekte er gut findet. Und er hat dann halt gesagt, ja, er möchte keine anderen Projekte endorsen, weil er halt so eine zentrale Rolle irgendwie in der Bitcoin-Szene hat. Ja, also wenn jetzt Andreas Antonopoulos sagt, ey, Ethereum ist voll geil, dann bringen die Leute auf den Ethereum-Zug auf, einfach nur, weil er die Autoritätsperson ist. Und deswegen sagt er dann eher so, ja, ich finde das interessant. Ne, was natürlich auch schon so ein Indikator eigentlich dafür ist. Aber ich denke auch, dass ja er relativ gut und fundiert spricht. Und von den Idealen her sollte er eigentlich eher zu Monero gehören, finde ich. Aber vielleicht kommt das irgendwann noch. Okay, und was hat das dann mit dieser KYC-Not-Seite auf sich? Genau, die Webseite KYC Not Me listet alle Bitcoin- und Monero-Kryptobörsen auf, die keine Customer Verification machen, ja, also wo man sich nicht irgendwie registrieren muss mit Name, Anschrift, Geburtsjahr, Bankkonto und so weiter, sondern ja, man kann da halt anonym tauschen. Und auf der Seite, ich habe da vorhin mal draufgeklickt, es waren jetzt gar nicht so viele Seiten, die da gelistet waren. Jetzt wieder schlecht vorbereitet, live gucken. Auf jeden Fall, ich glaube, es waren so um die 10 Börsen, die da gelistet waren. Von denen dann, es sind doch ein paar mehr, von denen auch nicht alle Monero anbieten. Und wie gesagt, da sind auch viele Namen bei, die habe ich so vorher noch nie gehört, weswegen ich auch da zur Vorsicht raten würde, vielleicht erstmal abwarten, wie die sich so über die Zeit entwickeln. Aber wer eben Wert auf Privatsphäre legt und sich nicht bei der Anschaffung oder bei der Auszahlung namentlich registrieren möchte, der findet da vielleicht die passende Börse. Finde ich ganz cool, ehrlich gesagt. Und weil du ja auch gesagt hast, du würdest da nicht allen trauen. Es gibt da auch so eine kleine Legende neben den ganzen Namen, wo es auch diesen einen Punkt gibt von Trusted. Das bedeutet, dass die Seite getestet wurde und von mehreren Nutzern als vertrauenswürdig bestätigt wurde. Ja, aber wie gesagt, also gerade bei diesen kleinen Unbekannten ist das halt auch nur eine Momentaufnahme, ne? Und da weiß man ja auch nicht, wie sich das dann entwickelt. Ja, klar. Also wenn wir zum Beispiel hier XMRTO, haben wir ja gerade drüber gesprochen, ist da mit aufgelistet, BISC ist mit aufgelistet, haben wir auch schon sehr häufig drüber gesprochen. HODL ist, glaube ich, auch recht bekannt, aber zum Beispiel BlockDX oder SimpleSwap oder Godex, das sagt mir alles nichts und da wäre ich halt dann schon vorsichtiger. Also ich würde zumindest nicht so ohne weiteres empfehlen. Ich glaube, Godex hat mir schon mal hier in Monero Mumble erwähnt, oder? Dann habe ich es wieder verdrängt. Aber MorphToken sagt mir noch was. Ja, MorphToken ist auch bei Cake Wallet integriert. Genau. Ja, stimmt. Aber cool, weil das ist auch wichtig, weil voll oft wird das im Monero Subreddit gefragt, ne? Wo kann ich ohne KYC kaufen? Ja, hier. Ja. Local Monero natürlich nicht hervor irgendwie, oder? Ja. In einem der letzten Podcasts hatten wir doch mal drüber gesprochen, dass irgendwie auch so eine sehr bekannte Börse, die wir, glaube ich, auch alle schon mal genutzt haben, dass die sagen, was weiß ich, bis $20,000 braucht ihr bei uns auch kein KYC. Wer war das noch gleich? Binance, 2 Bitcoin. Ja, okay, genau. Ja. Also die ist jetzt hier zum Beispiel nicht mit drin, obwohl die ja eigentlich auch die Kategorie erfüllt, eben nur halt mit der der Höchstgrenze. Das stimmt, ja. Naja, vielleicht zeigen die dann nur Seiten an, die überhaupt kein KYC haben. Nee, da, also hier bei diesen Concerns, die Spalte, da gibt es dann auch noch, dass manche dann eben doch KYC. Hier zum Beispiel bei SimpleSwap steht dann may require KYC if suspicious. Ah, okay, ja. Okay. Na gut. So viel kann man mal im Auge behalten. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wer diese Seite betreibt und wer die pflegt und ob die aktiv weitergepflegt wird. Aber so als Erstlaufpunkt fände ich es jetzt erstmal ganz gut. Ich werde es mal als Bookmark legen, mal so ein bisschen im Auge behalten. Right. Okay, nice. Dann würde mich eigentlich noch interessieren, Grisha, wie läuft es mit dem Bot? Du hattest gerade vorhin in unserer Gruppe schon eine Sprachnachricht abgesetzt. Kannst du dazu für die Zuschauer was sagen? Ja, also es geht hier um den Donation-Bot, mit dem man in einem OBS-Stream auch Monero-Donations akzeptieren kann. Den entwickle ich gerade und vielleicht nochmal ein paar Eckdaten, warum, was an dem so besonders ist. Wichtig zu sagen ist, du benötigst für diesen Bot keine Drittanbieter. Das heißt, du kannst die Spenden annehmen und abwickeln lassen, alles über deine Monero-Wallet. Warum es jetzt nicht geklappt hat, kann ich noch nicht so ganz sagen. Ich wollte das eigentlich heute vorbereiten für die Sendung, dass wir das heute hier machen können. Hätte Vodafone-Unity Media so etwas wie Port-Weiterleitungen, hätte ich das hier aus meinem Heimnetzwerk bereitstellen können. Aber ich will jetzt nicht komplett ausrasten über diesen Anbieter. Aber er raubt mir meine Nerven, sagen wir es mal so. Ich habe es versucht, auf einem VPS laufen zu kriegen, aber ich habe es echt nicht hinbekommen. Ich kann euch da nur auf den nächsten Monero Mumble Stammtisch vertrösten. Okay, aber ich verstehe das auf jeden Fall sehr mit den technischen Problemen. Hatte ich auch schon zur Genüge. Deswegen sagen wir einfach in guter Monero-Manier soon. Yes. Aber ich habe noch was anderes programmiert, was Monero betrifft. Das ist vielleicht nicht so sinnvoll, aber ich habe mich mal gefragt, wie lange sind denn so die Blockzeiten im Mainnet? Also wie viel Zeit vergeht von einem Block bis zum nächsten, sagen wir mal. Schauen wir uns mal die letzten 1000 Blöcke an. Dann wollte ich halt wissen, was ist da die durchschnittliche Zeit, was ist die geringste Zeit und die längste Zeit, die zwischen zwei Blöcken liegt. Und da habe ich mir auch ein Skript geschrieben, das von entweder deiner eigenen Monero-Node die Daten abgreift oder von moneroblocks.info. Und dann holt er sich halt die Anzahl der Blöcke, die man bestimmt, und berechnet da die Zeitdifferenzen. Jetzt ist es ganz interessant, ich habe da eine Entdeckung gemacht, und zwar gibt es manchmal Blöcke, die eine negative Zeit haben. Dann habe ich mich erstmal gefragt, so, hä, ist hier ein Bug in der Monero Blockchain? Aber nein, es ist so, der Timestamp von jedem Block, den schreibt der Miner fest. Jetzt ist es ja so, dass nicht alle Miner die gleiche Uhrzeit haben, beziehungsweise halt, da gibt es immer mal ein paar Abweichungen, weil man synchronisiert die Zeit entweder mit irgendeinem Internetserver oder halt vielleicht auch gar nicht. Aber es ist ja nicht so, dass die Monero-Miner untereinander ihre Systemzeit synchronisieren. Deswegen kann es einfach auch zu Abweichungen kommen. Jetzt ist es so, im Monero-Protokoll gibt es da auch eine Beschränkung, und zwar darf die Abweichung des Timestamps zum vorherigen Block nicht größer sein als die Median-Blocktime der letzten 60 Blöcke. Insofern sind die Daten, die mein Skript da rausholt, nicht 100% korrekt, aber sie geben schon mal so ein bisschen so einen Anhaltswert. Median von den letzten x Blöcken plus welchem Zeitintervall? Also ich meine, das waren irgendwie 2 Stunden, aber nachgeguckt hast? Plus kein weiteres Zeitintervall, soweit ich weiß. Brauchst du ja, weil sonst würdest du ja ein neuer Block niemals valid. Ach so. Nee, ich meinte die Abweichung zum, sagen wir, die Median-Time ist 120 Sekunden. Und dein Blog liegt in der Vergangenheit zum vorherigen, also Systemzeit von deinem Blog, den du gemeint hast, liegt 122 Sekunden zurück, nachdem der letzte Block vor dir gemeint wurde. Das wäre dann ungültig. Ach so, meinst du, okay. Ja. Also nur Vergangenheit bezogen. Genau, in die andere Richtung, glaube ich. Gute Frage, in die andere Richtung sollte es theoretisch ja auch ein Limit geben. Es würde ja auch keinen Sinn machen, wenn der eine meiner dann schreibt, ja, 1430 ist das Jahr. Würde ja auch keinen Sinn machen. Aber das, ich habe schon mal versucht, das StageNet zu warden. Ich meine, das waren Stunden. Ab zwei Stunden wurde meine Blöcke nicht mehr. Damit habe ich die erste Version vom Bitbot gecrashed. Ach, witzig. Aber hast du es denn mal mit der Vergangenheit probiert? Nee, tatsächlich. Okay. Wäre aber interessant, wenn du dein Skript erweitern würdest, dass du deine Systemzeit nimmst und halt wirklich genau sagen kann, hey, yo, 2 Minuten, 3 Sekunden, 10 Millisekunden oder sowas, weil die Blockdaten sind wirklich, also wenn du so einen Graph haben möchtest mit durchschnittlichen Blockzeiten oder wo jede Blockzeit quasi immer so ein Punkt ist, das ist ja, das, was in der Chain steht, ist ja völlig aussagelos. Ja, das stimmt. Aber wie aussagekräftig ist das, was ich dann mit meinem Node messe, so, weißt du? Ja, da gibt es auch Abweichungen von Netzwerk, ne? Je nachdem, wie der sich über das Netzwerk, also das gesamte Monero-Node-Netz verbreitet. Also ich fände es trotzdem interessant, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das kann man sich, das überlege ich mir, ob ich das mache. Ja, findet ihr auch bei mir auf GitHub, verlinke ich euch dann in den Shownotes. Suchst du eigentlich noch nach Co-Developern für dein Tipbot-Projekt? Ja, schon. Würde mich freuen, wenn da noch ein paar Leute mitmachen würden. Also gerne, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt mir mal in der Monero Telegram-Gruppe. Monero Germany. Okay. Wir sind soweit durch mit den Themen. Habt ihr noch irgendwas, was ihr diskutieren wollt? Haben unsere Gäste vielleicht auch Themenvorschläge? No pressure. Nö, sieht nicht so aus, ne? Dann würde ich sagen. Ja, nicht so. Dann war's das für heute. Jo, hat mich gefreut. Kurze, knackige Folge. Natürlich sind wir nächsten Monat auch wieder am Start. Ich muss kurz in meinen Kalender gucken, wann denn der nächste... Ist der 9.8.? Ist der 2. Sonntag? Ja, genau, der 8. Also, dann sehen wir uns am... Oder hören wir uns am 8.8. wieder. Und vielleicht dann mit Tipbot. 9.8. Na, 9. Ah, ach so, meine Woche fängt mit Sonntag an, okay. 9.8. Genau, also 9.8. Wir schreiben jetzt uns in den Kalender. Und ja, dann wünsche ich euch bis dahin eine gute Zeit und macht... When you wanna transact and keep it all a secret, but the government sees all, how do you tell them to beat it? Monero, Monero, the privacy coin that drives the Fed insane. Monero, Monero, two players battle in this ring signature game. Stack up the ring, some are bigger than others. Careful on the dark web because of undercovers. Monero, Monero, a controversial form of cryptocurrency. Monero, Monero, no need to worry, there's nothing here to see. Who will be the winner of this water-filled race? A one-on-one digital card goes out to first place. Monero, Monero. By Cryptograffiti.